Es ist 21:02 Uhr. Auf NDR 1 begrüßen wir Sie, liebe Zuhörer, zu unserem Hörspielabend. Auf dem Programm stehen heute zwei Stücke, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Arbeitswelt auseinandersetzen und ihre Veränderungen deutlich widerspiegeln. Montag früh von Rudolf Dannenberg ist ein Stück, das zu Beginn der 60er Jahre entstanden ist und die Bürosituation in einer kleineren Firma, einem Familienbetrieb, schildert. Bevor der wöchentliche Bürotrott beginnt, probt der älteste Mitarbeiter, ein Mann, der den Anforderungen seines Arbeitsplatzes offenbar nicht mehr ganz gewachsen ist, den Aufstand. Hören Sie, was daraus wird. Unter der Regie von Fritz Schröder-Jahn spielen Willi Mertens und Heinz Reinke die Hauptrollen. Montag früh von Rudolf Dannenberg. Morgen. Junge, war das ein Wochenende. Endlich mal wieder Sonne. Sonne? Tolles Spiel gehabt. 1:1. Das ist schon was. Finden Sie nicht? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Die anderen führen nämlich die Tabelle an. Ich habe mir doch erzählt am Sonnabend. Alle haben sie was vor am Sonnabend. Aber doch gestern. Nicht Sonnabend. Wahrscheinlich verlieren wir, habe ich gesagt. Fußball, was? Nee, Hockey. Sie hören aber auch nie richtig zu. Das sind immer diese altmodischen Frühstücksdosen aus Aluminium. Wie das mal mit Schmalz. Muss schwer zu begreifen sein, dass man das mal beibringt. Wieso mögen Sie keinen Schmalz? Das verfrage ich nun mal nicht. Ja, Kopf war ja auch nur eine Frage. Ich sage auch bloß. Liegt mir zu schwer im Magen. Heute ist der 5., was? Ja. Mein Kalender abweisen. Ich hab was Liebes, das hab ich zu lieb, was kann ich dafür? Drum sind mir die Menschenkinder nicht hold, doch spinne ich ja leider nicht Seide noch Gold, ich spinne nur Herzeleid mir. Speisezettel, Butterklößchensuppe, Kalbsnierenbrat mit Schwarzwurzeln und Kartoffeln, Linzer Tochter. Ein ziemlicher Mief hier, wa? Ja, in jedem Büro ist Mief. Vor allem Montag früh. Wenn ich was zu sagen hätte, ich würde die Reinemacher Frauen schon auf den Trab bringen. Sonnabend was tun? Die denken ja gar nicht dran. Ja, gut, mal die Aschenbecher. Da liegen die Zigarrenstummel noch drin. Wie das Zeug stinkt. Schmeißen wir raus, fertig. Ich mach mal das Fenster auf, ein bisschen frische Luft. Nee, lassen Sie mal, das zieht so. Ist doch nur ein Moment. Kann man gleich wieder zumachen. Ja, man kann sich bloß wundern. Was ist denn? Wie sie immer rangehen. Nach so einem Wochenende? Ach, da holt man doch mal wieder so richtig Luft. Ich finde den Montagmorgen grässlich. Noch grässlicher als die anderen Tage. Naja, jawohl. Manchmal ist man auch so im Sonntag drin. Ne? Da muss man mal den richtigen Trott erst finden. Richtigen Trott? Es geht am besten mit dem Schwung. So, raus mit Zigarrenstollen. So. Das Fenster kommt jetzt aber wieder zu. Haben Sie eine Zeitung? Ja. Vielleicht steht was drin. Wovon? Okay. Für Sie ist Wochenende eben Wochenende. Mit Baden, Automieten, Hockey, Freundin, alles was Sie wollen. Sie können sich das ja leisten. Sie nicht? Ich? Ich bin mit Magenkrämpfen ins Wochenende gegangen und ärgere mich die Platze. Einer muss ja für alles herhalten. Nee, da steht nicht drin. Nur von den großen Vereinen. Soll die Tür nicht zu? Nee. Sie wollen wohl wissen, wann die Damen kommen, wa? Ich meine, wie viel zu spät? Mich interessiert nur mein Fräulein Tippmamsell und der Brief. Welcher Brief? Ein Brief eben. Sollte schon am Sonnabend fertig sein. Achtung, volle Deckung. Die Vorhutnaht. Morgen. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Moin. von der Sekretärin. Morgen. Für einen Brief, der am Sonnabend schon fertig sein sollte, kommen Sie etwas spät. Oh, Samstag so spät diktieren und dann noch schreiben sollen. So was liebe ich. Wie wichtig eine Sache ist, das können Sie nicht beurteilen. Ihnen ist ja alles wichtig. Schreib ja schon. Haben Sie sowas schon erlebt? Ja. Wie? Ja. Die Weiber. Kommt montags auch immer später. Ah, lass ihn mal. Jetzt erzählen Sie sich von Ihrem Fritz Egon oder Ihrem Franz. Woher wissen Sie das? Alle Mädchen erzählen sich Montag früh dasselbe. So. Ja, das ist so. Fängt wieder an zu regnen. Lässt sich nicht ändern. Bei mir, verstehen Sie, läuft das Wochenende anders. Wieso? Ja, Sie waren schon weg am Sonnabend. Ich packe gerade meine Sachen und will gerade meinen Hut aufsetzen. Bin ich zum Chef gerufen. Na und? Na und? Sie haben vielleicht ein Gemüse, das muss ich schon sagen. Schikane. Ich kann Ihnen was erzählen. Aber der hat ja Zeit, ne? Dem kommst du ja nicht drauf an. Ach, so ein Chef denkt vielleicht nicht dran, dass man sonntags nach Hause will. Ne? Nee, denkt nicht dran. Gerade daran denkt er. Was wollt er denn noch von Ihnen? Nichts Besonderes. Nur mehr das Wochenende versauen. Ach. Mir noch eins auf den Kopf geben. Nur noch einen überbraten, so zum Abschluss, damit ich auch was vom Sonntag hab. Zigarre kriegt doch jeder mal. Ja, mal. Aber auf die Dauer hält das keiner aus. Den will ich sehen, der das auf die Dauer aushält. Man muss sich nicht so viel draus machen. Mach ich aber. Bisschen für ein Schuljunge? Wie? Einfach abkanzeln lassen? Was runterschlucken müssen, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste. Sie verstehen sich eben nicht mit dem Chef. Ich hab Sie schnell noch rufen lassen, sagt der Alte. Dann, jawohl, Herr Konrad, sagen Sie. Ach, Sie wollten gerade nach Hause gehen. Zu dumm, sagt der Alte. Das Schwein, nicht? Gar keine Ursache, sagen Sie. Gar keine Ursache, Herr Konrad. Und dann? Ja, Sie pfeifen. Kann ich mal die Rechenmaschine haben? Nee. So kenne ich den Chef ja gar nicht. Ja, Sie kennen den Chef nicht so. Wen interessiert er schon, wie er zu anderen ist? Bis auf die Elli. Die Elli? Die Sekretärin vom Alten? Ja, die wird nämlich vom Chef auch schoflich behandelt. Aha. Sie verstehen sich wohl gut, hm? Die Elli und Sie. Hm? Gott, das ist doch ein ganz junges Mädchen. Mhm. Na, also, ich komme eines Tages dazu, wie sie gerade angeschnauzt wird vom Alten. Sie sieht mich, ist mächtig verlegen und da habe ich ihr dann gesagt, ist mir verdammt schwer gefallen, das können Sie mir glauben. Mhm. Habe ich ihr gesagt, wie es mir immer so geht. Mhm. Seitdem ermuntern wir uns so ein bisschen gegenseitig. Mhm. Geteiltes Leid, ein paar nette Worte und so weiter. Mhm. Sie ist eigentlich immer fröhlich und heiter. Und immer pünktlich. Pünktlich? Die? Wieso? Ist sie noch nicht da? Nee. Verstehe ich gar nicht. Ob da was ist? Also sonst ist sie doch immer... Moment. Vielleicht ist sie das. Morgen. Morgen. Ah, hallo, Elli. Ja, was ist? Was haben Sie denn, Elli? Ich hab doch nichts. Ja, natürlich haben Sie was. Krank? Wieso denn krank? Sie kommen so spät. Ich weiß doch nicht. Sie haben doch ein ganz verquollenes Gesicht. Ich hab doch kein verquollenes Gesicht. Aber doch, Sie haben ganz kleine Augen. Ach so, ja. Ein bisschen zugekriegt. Kummer? Nein. Geweint? Immer soll man geweint haben bei Ihnen. Aber natürlich haben Sie, Elli. Sie haben doch noch Puder auf der Nase. Puder? Wischen Sie mal ab, Elli. Ach, Sie sind heute so... Peng. Was hat sie denn? Großes Achselzucken. Also sonst ist sie doch gar nicht so... so komisch. Komisch. Ihr junges Mädchen, ne? Immer fröhlich, immer heiter. So, nun lassen Sie das. Es wird ein verrückter Tag heute, passen Sie auf. Ja, wenn schon. Das Ärger mit dem Chef gehabt haben. Also am Sonntag? Und dann Montag für heute ins Geschäft? Nee, das hätte sie längst vergessen. Die Elli ist sehr sensibel. Ich sag nur ein Wort. Na? Liebeskummer. Unsinn. Ach, Sie wollen bloß nicht, dass sie Liebeskummer hat. Sie wollen sie bloß ganz für sich haben. Ich habe ja doch nichts getan. Ach Gott. Ja, ich mache immer alles verkehrt. So, ich nehme meine Rechenmaschine. wollte ihr doch nur ein paar nette Worte sagen. Sie ein bisschen trösten. Da drehen Sie ruhig an der Maschine. Ja, ja, ich weiß. Ich bin eine kleine subalterne Null. Ob der Alte schon da ist? Montag früh? Glaube ich nicht. Heute lasse ich mir aber nichts gefallen. Von dem nicht. Würde ich auch nicht. Also mal mit Wollust Schluss machen können, so ganz glatt lächeln, verstehen Sie? Ja, das tut mir aber leid, Herr Konrad. Begreiflich, begreiflich, Herr Konrad. Aber heute ist Sonnabend. Sonnabend, ja, man hat schließlich was vor, Sie verstehen. Auch mal Feierabend machen. Es ist doch schon 20 nach 1. Wenn Sie also gestatten? Wie bitte? Was ich mir erlaube? Bitte sehr. Es gibt ja sicher viele, die meinen Platz besser ausfüllen, Herr Konrad. Ich für meine Person muss es sonnabends leider mit der Pünktlichkeit halten. Mahlzeit. Das wäre eine Sache, was? Wie? Wie? Ob Sie sich nicht verrechnen, habe ich gefragt. Nee. Nee. Wo ist denn das Papier? Was denn für Papier? Ich muss mal raus. Ach so. Ja, ich mache immer nicht im Kontor. Lieber zu Hause, ne? Ja, nee, ist es hier. Also, wenn ich nervös bin. Nervös? Ja, so im Magen rum. Muss ich immer schon früh raus. Scheußlich ist es. Menschenskinder. Menschenskinder. Was? Wenn unser Rechtsaußen mehr auf Draht gewesen wäre. Hm. Lass die Tür offen. »37, 46, 50. Hm. Gleich kommt die Tipse von ihm. Wetten, dass sie gleich kommt? 50. 53, 55, 56. Ja, 56. Die hört ihn rausgehen und dann kommst du gleich, um zu klatschen. Bäh, wie man das alles schon kennt. So, ich zähle jetzt noch bis 3. Wenn sie bis dann nicht kommt. Also, wenn sie bis dann nicht kommt, ja, dann rauche ich heute nicht. 1, 2, 2. Was ist denn heute los? 2 und... Doch nochmal von vorne. 1, na also. Morgen. Haben wir schon gesagt. Verzeihung. Wo ist er denn hin? Raus. Raus, sehe ich ja auch. Aber so genau wollte ich es auch gar nicht wissen. Ob ich wohl nochmal meine Verteilung hier fertig kriege? Entschuldige. Ich kann doch nicht riechen, dass du auch mal was tust. Ach, du weißt doch ganz genau, dass er rausgegangen ist. Du kommst doch bloß, um zu quatschen. Du quatschst wohl nie. 56, 87, 96, 103. Was soll ich denn machen, wenn ich was nicht lesen kann hier? Und der Brief ist wichtig, er will den haben. 157, 187, 207. Wenn der immer so blöd diktiert. 207. Du kannst übrigens ruhig meine Antwort geben. Hä? Du bringst den los raus hier. 56, 87, 96, 103. Wo sitzt du mal, wenn einer eine halbe Stunde an einem Satz rumkaut? Was der wieder für ein Gesicht macht heute? Er wird ja auch dauernd auf ihn rumgehackt, ne? Vom Alten. Und kann ich denn was dafür? Wer hat denn den Sauertopf um sich? Ich oder der Chef? Soll sein Kümmerchen für sich behalten. Hat er dich denn damit belästigt? Ist das noch nötig? Weiß doch das ganze Büro. Immer so eine Flappe um sich herum genügt doch wohl. Ja, du hast wohl gar nichts zu tun, wa? Und wenn der da draußen so lange sitzt? Lass ihn doch in Ruhe. Ruhe wie Ruhe. R-U-H-E. Ruhe. Ach was, ist ja auch wahr. Was ist wahr? Na eben das alles und so. Und wenn du die Sorgen hättest wie der... Gott, haben die Leute Sorgen. Du sollst ihn in Ruhe lassen. Oh, sag mal, was ist eigentlich los mit dir heute? Ist ein besonderer Tag? Bist der Abteilungsleiter geworden, dass du eine Lippe riskierst? Du hast das gerade nötig. Was habe ich nötig? Du hörst dir das Gejammere von dem ja auch nicht an. Du kommst zu uns gelaufen und stöhnst, dass du es nicht mehr aushältst. Und dann wirfst du Blicke an die Decke und sagst, was geht dich das alles an? Und mir fährst du die ganze Zeit schon über den Mund. So. Naja, ich bin schließlich auch noch mal eben rübergekommen. Hast du deinen ethischen heute, dass du ihn auf einmal so in Schutz nimmst? Seine Sorgen. Und hör doch auf. Und du lässt ihn mit seinem Gewehleide ja auch ganz schön sitzen. Dann mach mir gefälligst keine Vorhalte. Schreib lieber deinen Brief, da hast du was zu tun. Aber das hätten wir festgestellt. Dich interessiert auch nur dein Kram. Soll ich dir sagen, was der Konrad neulich zum Prokuristen gesagt hat? Mich interessiert ja nur mein Kram. Nö, nö. Also wenn du es denn durchaus wissen willst, der Alte hat gesagt, er benimmt sich nicht wie ein Mann, sondern wie ein geprügelter Hund. Und das reizt ihn so, in immer noch mehr zu treten. Wenn er nur einmal wie ein Kerl wäre, dann wäre das schon was anderes. So. Dumme Gang. Ja? Morgen, Herr Konrad. Nein, ist gerade mal... Ja. So, alles verkehrt gelaufen? Soll sich auf was gefasst machen. Soll ich... Nicht. Sie wollen selber. Ist auch besser. Nein, ich sag nichts. Ja, Sie rufen wieder durch. Ja, danke. Das ist komisch. Zu mir ist er immer höflich. 103, 103, 136 und 250 sind 386. Immer noch. Ja, ich weiß... Aber... Was aber? Ich will das ganz gern hier noch fertig haben heute. Meine Güte, ist ja erst eine Viertelstunde. So ein Büro gibt's doch gar nicht, wo in der ersten halben Stunde schon gearbeitet wird. Sagen Sie mal, wenn ich Pfund in Mark umrechnen will, muss ich mal nehmen, was? Ja, natürlich. Hm. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Ja. Wissen Sie, was ich tue? Nee. Ich hab da draußen eine Idee gehabt. Auf dem Lokus? Ja, wo ist der Mensch denn sonst noch allein? So für sich, meine ich. Auf dem Lokus und beim Rasieren. Ideen hab ich nur, wenn ich allein bin. Ja, da ging es nichts zu sagen. Was ist denn das für eine Idee? Ja, vielleicht finden Sie es lächerlich. Sie brauchen mir es ja nicht zu sagen. Es ist nämlich wichtig für mich, ob andere was von mir lächerlich finden. Ich hab mal einen Film gesehen, da war einer festgeklemmt. Tod vor Augen. Na, und? Da ist, komisch, wie sie das immer machen können, da ist so sein ganzes Leben noch einmal vor ihm abgerollt. Ist er denn noch gerettet worden? Ist doch scheißegal. Ich dachte, das wäre wichtig für Sie. Das ganze Leben abrollen, das wäre wichtig für mich. Ich habe mir jetzt gesagt, so geht das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr aushalten. Waren Sie Soldat? Nee. Man hält viel aus, sage ich Ihnen. Aber immer diese Demütigung. Ich bin doch kein geprügelter Hund. Ich will frei sein. Ich will noch mal anfangen. Ich kündige. Sie kündigen? Ja. Na gut, dann kündigen Sie eben. Ist das alles? Was soll ich denn noch dazu sagen? Naja, das ist... Sie sind vielleicht lustig, spielen gleich den Beleidigten. Ja, für Sie ist das nichts, kündigen. Mit 28 ist das nichts. Aber mit 55. Mit 55 ist das ein Entschluss. Als ob es da nichts zu überlegen gäbe. Wenn man abhauen will, hat man die Überlegungen schon hinter sich. Ja, für eine Woche, für drei Tage, für eine halbe Stunde. Aber dann geht's von vorn los. Was? Ja, wissen Sie, was ein Sackbahnhof ist? Na klar. Es geht nicht weiter. Endstation. Ich habe Familie. Und meine Familie, die ist so ein Sackbahnhof. Verstehe ich nicht. Wenn es mal wieder besonders schlimm war mit dem Chef und mir, da habe ich oft so abends im Bett gelegen gedacht. Und da war ich zu allem entschlossen. Aber dann kommen wieder die Bedenken. Mein Alter, keine neue Stellung. Sie müssen an die Familie denken. Der Sackbahnhof, verstehen Sie? Sich die Stellung kaputt machen und Familie haben, das geht nicht. Das darf man nicht weiterdenken. Sackbahnhof ist Endstation. Da hört eben alles auf. Am Ende des Gleises steht ein Prellbock. Schluss. Aus mit Kenien. Aber eine Eigenschaft hat so ein Sackbahnhof noch. Ja? Man fährt aus ihm nur in einer Himmelsrichtung raus. Jeden Morgen, wie ich jahrelang, jeden Morgen in dieses Büro hier. Aber einmal ist bei so einem Sackbahnhof auch eine Weiche falsch gestellt. Und bei mir ist es jetzt soweit. Bei mir ist heute die Weiche falsch gestellt. Und darum tue ich's noch heute. Ich tu's. Ja, na hören Sie mal. Sie müssen sich mit Ihrer Frau besprechen. Besprechen Sie mal was mit meiner Frau. Ja, die muss doch ganz einfach zu Ihnen halten. Ist doch ganz klar, passt da. Ja, meiner Frau hängt das uns im Hals raus. Ja, was tut einer, wenn er ganz krank ist, nach was anderem Stellenangebote lesen? Was sagt meine Frau? Du liest ja nur noch die Zeitung. Für deine Familie hast du überhaupt keine Zeit mehr. Sogar dein Junge hetzt sich gegen mich auf. Ich würde nur eine Frau heiraten, die immer zu mir hält. Ja, die ihn auf Schritt und Tritt folgt, ohne viel zu wagen. Jeder glaubt, so eine Frau zu heiraten. Bei mir ist das bestimmt so. Die ersten 2 Jahre, aber nicht mehr. Bis sie 24 Jahre verheiratet sind, haben Sie noch Ihre Mutter? Ich wohne bei ihr. Wenn du noch eine Mutter hast. Dann danke Gott und sei zufrieden. Ihre Schreibkraft war übrigens hier. Ja, wieder quatschen, was? Wenn Sie mich rausgehen hört, ist immer gleich da. Wegen Ihres Briefes. Sie konnte das nicht lesen. Ja, ich hole sie mir mal rüber. Ja? Sie waren schon mal hier, höre ich eben. Haben Sie den Brief? Ich kann einiges nicht lesen. Also, was nicht lesen? Kommen Sie mal rüber. Ja, tja, wenn du noch eine Mutter hast. Zu viel Mutter ist auch nicht gut. Bei mir war zu viel Mutter. Als ich schon verheiratet war, immer noch Mutter. Ja, und die alte Herr? Der? Gar nichts. Was Mutti tat, war wohlgetan. Ja, da sind Sie ja. Endlich sind Sie mal da. Ich kann hier was nicht lesen. Ich erhielt Ihr gefälliges Schreiben. Langsam, langsam. Aber warum geht's denn überhaupt? Das muss ich doch erst mal wissen. Der Brief an Gerhard und Co.? Eben, davon reden wir doch die ganze Zeit. Ja, die Prozesssache, also die Geschichte mit dem Liefertermin und der Nachfrist. Hör mal los. Ich erhielt Ihr gefälliges Schreiben vom 26. Vorigen mit Anlagen, welche letztere mir gleich hervor. Und jetzt kommt, was ich nicht lesen kann. Nochmal vorher. Welche letztere ich mit gleicher Post. Ja, und danach? Unserer Prozesssituation an unseren Anwalt in London, Mr. Griffiths, zu dessen Verwertung weiter expedieren werde. Ja, das kann ich so schnell auch nicht wissen, wie das geheißen hat. Zur Prüfung oder so ähnlich. Also, zur Prüfung unserer Prozesssituation ist doch Quatsch. Ich sag's ja auch so ähnlich. Die Prozesssituation ist oft genug geprüft. Das ist auch immer was nicht lesen können. Ich bin auch nur ein Mensch. Fällt Ihnen nichts ein? Ja, ich? Ich habe gar nicht zugehört. Ne? Oder zur Stützung? Stützung? Zur Stützung unserer Prozesssituation. Ja, das passt. Zur Stützung passt. Also schreiben Sie zur Stützung. Meinetwegen. Also, mit Anlagen, ich letztere ich mit gleicher Post zur Stützung unserer Prozesssituation an unseren Anwalt in London, Mr. Griff. Zu dessen Verwertung weiter expedieren werde. Okay, schreibe ich jetzt. Mich geht's ja nichts an, aber. Was denn? Kündigen? Das können Sie doch nicht wirklich machen. Wovon wollen Sie dann leben? Kriegen Sie dann überhaupt Unterstützung? Nun starren Sie mich doch nicht so an. Krach haben Sie doch in jedem Büro. Und wenn Sie schon immer Zweifel haben... So reden Sie alle. Warum hauen Sie nicht mal auf den Tisch? Vom Donnerwetter, Herr Konrad. Ich muss Sie doch hier mit einmal sehr bitten. Was denken Sie eigentlich, wenn Sie vor sich haben? Haben wir hier eine moderne Form der Sklaverei und überholte Stehpultmethoden? Ich kann mir Ihren Ton nicht länger bieten lassen. Richten Sie sich bitte danach. Donnerwetter... Dann schmeißt er mich raus. Na, da haben Sie doch, was Sie wollen. Ja, natürlich. Aber ich tu's. Ich habe ja gesagt, dass ich's tu. Dann muss ich das ja auch. Wie war das? Zum Donnerwetter, Herr Konrad. Ich muss Sie hiermit noch einmal sehr bitten. Es ist gut, was? Er wird sich wundern. Vielleicht hat ihm gerade das gefehlt. Glaube ich nicht. Es gibt ja solche Typen. Das kann man aber nie vorher wissen. Das imponiert ihm bestimmt. Imponiert ihm was? Passen Sie auf, Sie machen noch mal Karriere. Sie wollen mich reinlegen, was? Ich Sie reinlegen? Ich weiß, dass es ihm imponiert, weil wie ein Kerl auftreten. Kontra geben, sich nichts gefallen lassen. Woher wollen Sie denn das wissen? Ach Gott, vielleicht... Was vielleicht? Was ist denn los? Sagen Sie doch. Vielleicht hat es mal jemand gesagt. Und ich hab's gehört, zufällig. Was haben Sie gehört? Gott, Gott, gehört das wohl nicht der richtige Ausdruck? Was Sie gehört haben, was hat der Alte so jemand gesagt? Was man eben so mal hört, ne? Nichts Direktes, nur so. Was man nicht so festnageln kann. Verstehen Sie, nichts Genaues. Ne? Nichts Genaues? Vielleicht hat man sich verhört, ne? Täuscht man sich. Ne? Ja, ja, ja. Wie immer, nicht? Zuerst Andeutung, dann kneifen. Ich kneif nicht. Ich weiß schon, was man so hinterm Rücken redet. Alle wissen es, nur ich nicht. Junge, was sagt der Chef über mich? Das ist doch wichtig für mich. Es passt ihm eben nicht, dass Sie immer so schlapp sind. Schlapp? Und bei jedem Angriff immer so ducken. Ich wäre doch sonst längst rausgeschmissen. Sie sagen vorhin, Sie sind doch kein geprügelter Hund. Genau das sind Sie aber. Ja, das reizt ihn, das Ducken. Ich sag doch schon, geben Sie doch mal Kontra, machen Sie doch mal Krach. Versuchen Sie es doch wenigstens mal. Hat der Chef schon mal angerufen, als ich draußen war? Wie? Nee. Wenn er jetzt anruft und pöbelt und einen Ton sagt, dann wird sie sehen, was ich dann sagen werde. Der soll mich noch richtig kennenlernen. Telefon. Was? Das Telefon. Telefon? Ach, so ist es. Telefon. Nehmen Sie doch ab. Nie hat man Ruhe. Ja, wollen Sie denn nicht abnehmen? Gehen Sie doch mal an. Ich? Ja, passt mir jetzt nicht hier. Ja, sowas Wichtiges hier. Ja, wenn es der Alte ist. Wenn es der Alte ist, dann bin ich sowieso falsch. Nehmen Sie doch schon mal ab. Sie können doch auch mal rangehen. Mit dem Alten kann ich ja immer noch reden. Okay. Ja? Ich bin's. Ach, Sie sind's, Ellie. Ist Ihr Kollege da? Ja, der ist da. Hat aber gerade was Wichtiges. Er soll sofort zum Alten kommen. Ich bring die Akten rüber. Moment mal. Ob sie die Akten jetzt bringen kann? Akten? Was für Akten? Moment. Ellie? Ja? Was für Akten, fragte? Die vom Sonnabend. Der Alte hat getobt. Die vom Sonnabend? Der Alte hat getobt? Sie waren als erledigt rausgegeben worden. Ich habe sie wieder raussuchen müssen. Ja, Moment. Die Sie Sonnabend als erledigt rausgegeben haben, hat Ellie für den Chef alle wieder raussuchen müssen. Sie soll sie bringen. Ellie soll sie bringen? Soll sie sich nochmal ansehen? Ah ja, Augenblick. Sollen sie sich nochmal ansehen? Was falsch? Ich weiß nicht. Konrad will mit Ihnen noch drüber reden. Ja, soll sie bringen. Ja. Ellie? Können Sie bringen, ne? Gut. Dicke Luft, was? Sagen Sie mal, Mann, jetzt aber nicht weich werden hier. Wo gibt's denn sowas? Diese Gemeinheit immer. Soll doch gleich kommen. Aber mich immer erst zappeln lassen. Der macht mich fertig. Na, heute geben Sie es ihm ja mal, wa? Klar, hm? Dem? Dem geht nichts. Hier sind die Akten. Danke. Tja. Ja, also, wenn was ist, wir nehmen mal raus, ja? Elli, solange der Junge noch draußen ist, ich will nur noch schnell sagen, Elli, mit heute Morgen, ich hab das nicht so gemeint. Es kommt bei mir alles so verdreht raus. Sie hatten auch bestimmt keinen Puder auf der Nase. Doch. War doch Puder. Ich wollte auch nicht so hässlich sein zu Ihnen, aber... Aber? Ich hatte mir auch ganz fest vorgenommen, nicht mehr dran zu denken. Aber heute Morgen... Ich musste einfach wieder heulen. Kummer? Na, Elli, mir können Sie doch alles sagen. Ich bin nicht mehr gut genug für den Chef. Darf nur noch Akten raussuchen, solange ich noch hier bin. Solange Sie noch hier sind? Er hat mir gekündigt. Er hat Ihnen gekündigt? Tja. Elli, Sie waren immer die Einzige, mit der ich mich verstanden habe. Ich mag sie auch. Elli. Ja? Ich könnte ja auch. Wirklich? Und der Junge hier, Elli, der vielleicht auch. Nein, ganz bestimmt. Das ist ja... Tja, staunen Sie, was? Aber nicht sagen. Ein bisschen reden muss ich mit dem Jungen ja noch. Aber wenn wir wirklich alle drei auf einmal gehen... Ja, ist Ihnen jetzt ein bisschen leichter, Elli? Viel. Mir auch. Man ist nicht mehr so allein. Da sind zwei, die mitmachen. Es gibt der Sache ein anderes Gesicht. Da fühlt man sich sicher, nicht? Und meine Frau, ich habe doch jetzt einen Grund. Ich werde sagen, da sind noch zwei, die auch gehen, werde ich sagen. Das war gar nicht anders zu machen. Es ist eben nicht mehr anders gegangen hier. Das muss sie doch verstehen, nicht? Elli. Bestimmt. Bestimmt. Ich muss jetzt gehen. Aber wir sprechen noch mal drüber. Wir sprechen noch drüber, Elli. Bis dann. Oh, die Dame. Oh, Verzeihung, die Damen haben selbstverständlich den Vortritt. Ein lieber Kerl, die Elli. Wir haben uns doch eigentlich immer gut verstanden. Ja, wieso? Ich meine, weil ich doch jetzt weggehe. Ach so. Wird dann ja wohl ein neuer kommen. Ah, nehme ich an, ne? Ich meine, man weiß doch nie, ob man mit einem neuen klarkommt, nicht? Das ist doch nicht so schön. Man ist schön, nicht? Ich habe mit der Elli geredet. Ja, na, was sagt sie denn? Sie geht mit weg. Was? Rausgeschmissen? Ach, darum die Heulerei heute Morgen. Aber ich habe gedacht, Liebeskummer. Nein, nicht rausgeschmissen, die Elli. Nee? Hat selber gekündigt. Ah, wieso denn das? Es ist eben so, Junge. Ich gehe weg. Geht die Elli auch? Wieso sehen Sie mich denn so an? Na, wirklich gekündigt? Selber? Sie glauben nicht, was ich sage? Ja, doch. Warum auch nicht? Elli macht eben mit. Verstehen Sie nicht, wenn zwei zusammenhalten, den Alten sitzen lassen, der soll einmal sehen, wie er fertig wird. Und wenn es nun drei wären, wäre das nicht eine Sache? Drei auf einmal? Ja, wäre natürlich prima, ne? In Ihrer Situation. Anständige Rückendeckung. Zu dritt ist man stärker. Zu dritt ist man immer stärker, Junge. Ja, das wäre schon ein Schlag für einen Alten, ne? Und, also, was ist nun? Was nur ist, was soll denn sein? Du machst doch mit, Junge. Mit Elli und mir. Was, ich? Kündigen? Ja, wenn du mitmachst, Junge, dann kriegt der Alte mal so richtig einen Schuss vom Bug. Dann sind wir drei. Ja, aber wieso denn ich? Ausgerechnet ich? Ich hab hier doch keinen Ärger. Ja, du willst dir also unbedingt den Neuen vor die Nase setzen lassen. Noch hat er mir ja keinen vor die Nase gesetzt. Ne? Das kommt. Du bist doch noch ziemlich jung. Na ja, abwarten und Tee trinken. Überlegen Sie doch mal, was haben Sie denn hier? Das ist ein zu komischer Vogel. Ach, hat er Ihnen schon mal mehr in die Lohntüte getan? Nein, das nicht. Ist denn das überhaupt eine Zukunft für Sie hier? Dann lassen Sie mich doch zufrieden. Sie sind doch für einen Chef nur eine billige Arbeitskraft. So was pöbelt man nicht an, so was hält man. Ach, was Sie nicht sagen. Es geht mir ganz gut hier. Wenn es Ärger gibt, kann ich ja immer noch. Warum nicht gleich? Mir zuliebe. Eine Stellung kriege ich jeden Tag. Das siehst du noch? Also, Junge. Ja, aber nur, weil es Ihnen in den Kram passt. Brüssel immer mal ins Ausland. Brüssel ist modern, Brüssel auch Spitzen und die Mädchen, die sie anhaben. Oder Paris, Montmartre, Moulin Rouge und so weiter. Na ja, und dann mein Schulfranzösisch. Ja, das läuft sich zurecht. Für mich ist es ja schwerer, aber ich habe ja einen Trost. Wir sind ja jetzt wenigstens zu dritt. Zu dritt? Moment mal, wieso denn zu dritt? Ja, aber das war doch abgemacht. Na, also hören Sie mal, mein Lieber, festnageln lasse ich mich hier nicht. Kein Mensch hat hier was abgemacht. Es war abgemacht. Ach, was, Sie quatschen mir was vor, wie schlecht es mir hier geht. Und dann soll ich Ihnen was zugesagt haben. So, ich quatsche Ihnen also was vor. Schon Stellung kriegen jeden Tag, haben Sie gesagt. Und zu dritt ist prima Rückenstärkung. Ja, so haben ich Sie verstehe gesagt. Das ja, ich verstehe das ja, wie es mit Ihnen ist. Aber was geht mich denn der Kram an? Kommt ja auch alles zu plötzlich. Überlegst es dir noch mal, Junge? Ja. Na ja, okay. Überlegen will ich. So. Also hören Sie, das ist mir alles zu blöd. Mir geht's gut hier. Ich mach nicht mit. Gut. Gebe ich ihm noch eine Chance. Wem? Dem Alten. Ach so, Sie geben dem Alten noch eine Chance. Ja. Wenn er anruft und pöbelt, kündigen. Sofort. Nicht erst von wegen wie ein Kerl auftreten, nein. Sofort kündigen. Na, das müssen Sie selber wissen. Wenn er nicht pöbelt, dann... Telefon. Ja, ich gehe nicht ran. Ja. Na dann. Ja? Herr Konrad, sind Sie es? Jawohl, Herr Konrad. Sag mal, was fällt dir überhaupt ein? Wie sind Sie denn? Das war das Beute, Sie Heine, Sie? Ja, aber Herr Konrad. Sie völlig rundtauchen, Sie alter Nachtwächter, Sie! Ja, aber ich hab doch ganz gewissenhaft. Ach, was gewissenhaft? Was haben wir gewissenhaft? Ja, Herr Konrad, das Zertifikat war verglichen. Das stimmt aber nicht überall. Wie, stimmt nicht überein? Nein, stimmt nicht überein. Ja, das... Nein, nicht. Ja, was wollen Sie sagen? Dann ist es wohl verkehrt. Ja, natürlich ist verkehrt. Was sonst? Dann würde ich es richtigstellen. Ja, richtigstellen. Ja. Wann wollen Sie es denn richtigstellen, was? Nein, heute noch. Heute noch, ja. Na, warum ist auch zu spät dazu? Stellen Sie sich das eigentlich vor? Ja, no. Heute Abend nach Geschäftsschluss. Ja, natürlich nach Geschäftsschluss. Wann sonst? Jawohl, Herr Konrad. Aber bitte doch nicht, verstehen Sie? Ja, ich werde... Hätte mir Mühe gegeben. Das war das Hörspiel Montag früh von Rudolf Dannenberg. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1960. Die Personen und ihre Sprecher waren der Alte Willi Mertens. Der Junge, Heinz Reinke. Elli, Karin Hüttmann. Stenotypistin, Gerda Schöneich. Stimmen, Gisela Gressmann und Katja Schünemann. Toningenieur war Wilhelm Hagelberg. Schnitt, Anne Domernicht. Regieassistenz, Jutta Zech. Die Regie führte, Fritz Schröder-Jahn. Das zweite Hörspiel, das wir Ihnen an diesem Abend vorstellen wollen, hat Christian Zeiler 1986 geschrieben. Unten die Stadt ist der Titel. Und die Arbeitswelt, die es beschreibt, ist die eines Großraumbüros einer städtischen Verwaltungsbehörde in einem Hochhaus in der unbewohnten City Hamburgs. Unter der Regie von Marianne Teerstappen spielen Wilfried Grimpe und Utz Richter. Ich sah sie vorhin wieder mal am Fenster. Und da dachte ich, jetzt gehst du einfach mal hoch zu ihm. Sozusagen im Namen der Belegschaft. Sie haben sich nämlich unbeliebt gemacht und stehen bei uns in einem schlechten Ruf. Ich? Bei Ihnen? Na sowas. Wir kennen uns doch gar nicht. Setzen Sie sich doch. Darf ich mal? Sie haben ja einen herrlichen Blick von hier oben über die Dächer Hamburgs. Sehen Sie, da unten, das ist mein Schreibtisch. Ach, Sie sind das. Ja, jetzt... Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich ausgerechnet hier oben einzunisten? Lebt doch kein Mensch mehr in der City. Ich fand es reizvoll. Und die Luft? Hier oben ist sie gar nicht so schlecht. Ja. Leben Sie ganz alleine hier? Ja. Keine Familie? Für eine Familie wäre das wohl nichts. Darf ich Sie fragen, was Sie vom Beruf sind? Ich bin Lehrer. Nebenbei male ich die Dächer von Hamburg. Aha. Wissen Sie, was wir da drüben manchmal schon glaubten? Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Wir glaubten schon, Sie seien vielleicht von der Stadtverwaltung eingesetzt, uns zu beobachten. Daher mein schlechter Ruf. Ja, ja. Es ist interessant. Man sieht von hier oben wie in Puppenhäuser mit richtigem Leben drin. Manchmal richtig witzig. Ich kann es Ihnen ja jetzt sagen. Man hört jetzt oft, wir hätten zu viel Personal. Nur weiß man bloß nicht, wer zu viel ist. Und da könnte es doch sein, dass man einen Fenstergucker... Verstehen Sie? Ich merke schon, Sie haben ein schlechtes Gewissen. Ich habe es aber auch manchmal. Ich sage es Ihnen jetzt auch ganz offen. Ich beobachte Sie natürlich nicht. Ich schaue bloß ohne Hintergedanken zu, was Sie treiben. Daraus wird man sowieso nicht schlau. Glauben Sie im Ernst, die Stadtväter hätten mich engagiert, um Sie... Nur weiß man es. Das Haus steht seit Jahren leer und plötzlich... Na, das ist doch denkbar. Multimoment-Methode mal auf Beamte angewendet. Idealer Platz dafür hier. Und was ist das? Eine amerikanische Methode. Man beobachtet heimlich, versteht sich, über einige Wochen die Leute und notiert in Abständen von einigen Minuten, was sie gerade so machen. Und das wird ausgewertet. Und dann weiß man, wie die Arbeitskraft ausgelastet ist. Ganz einfach. Und Sie dachten, ich... Nein, jetzt nicht mehr. Ich sehe ja, Ihre Wohnung ist tadellos eingerichtet. Sie hätten ja auch Attentäter sein können. Wissen Sie, uns hat nur irritiert, dass Sie keine Gardinen an den Fenstern haben. Das war uns verdächtig. Hier kann ja keiner reinsehen, nicht? Haben wir uns auch gesagt, ja. Aber Gewissheit hatten wir nicht. Jetzt haben Sie mir alles so schön erzählt. Nun könnte ich eigentlich die Methode mal anwenden und der Stadt vorschlagen, ein paar Angestellte einzusparen. Ja. Ein bisschen haben Sie uns in der Hand. Und Sie sitzen über uns. Hoch über uns, wie der liebe Gott. Könnte man sagen. Sie sehen alles. Vor Ihren Blicken kann man nicht flüchten. Wir sitzen im Glashaus. Man kann keine Bewegung machen ohne... Also Sie haben ein schlechtes Gewissen. Gehen wir doch mal zum Fenster. Ich möchte Ihnen was zeigen. Sehen Sie die Dame da im schwarzen Pulli? Ihr Mann hatte Krebs. Das ist doch unmenschlich, von ihr zu verlangen, dass sie sich 8 Stunden lang nur auf ihre Arbeit konzentriert. Da, sie sieht aus dem Fenster. Vielleicht denkt sie jetzt an ihn. Sie weint noch sehr viel. War ja erst vor ein paar Tagen. Jetzt sieht sie hoch. Sehen Sie, sofort arbeitet sie weiter. Sie hat uns gesehen. Es ist schlimm, dass Sie hier oben wohnen. Dann werde ich nicht mehr aus diesem Fenster sehen. Ich werde mir Mühe geben. Das ist mir ja richtig unangenehm, dass ich so einen Einfluss auf Ihr Berufsleben ausübe. Darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Das da links ist Abteilungsleiter Mörke. Was macht er denn? Trinkt Kaffee, was? Und liest Zeitung. Ha. Frau Kniebusch sieht hoch. Jetzt steht sie auf. Klopft bei ihm an. Wie geht's weiter? Sie muss ihm was gesagt haben. Er sieht hoch zu mir, schiebt die Zeitung weg. Er schlägt eine Akte auf, sie setzt sich an die Schreibmaschine. Sie sind wie ein Aufseher für uns. Wie ein strenger, unerbittlicher Chef. Ist wirklich so. Was scheren Sie sich überhaupt um mich? Machen Sie doch, was Sie wollen. Das ist so leicht gesagt. Herr Mürke zum Beispiel ist ein sehr schneller Arbeiter. Schafft in einer Stunde, wofür andere den ganzen Tag brauchen. Da darf er doch auch mal zur Zeitung greifen, nicht? Sagen Sie ihm, ich hätte nichts dagegen. Ist ein kleiner Casanova. Immer verliebt, jung, ehrgeizig, sehr sympathisch. Heiraten will er nicht. Die Liebe, sagt er immer, verleiht die Flügel, nicht die Angst. Er möchte nicht mit einem Klotz am Bein rumlahmen, wie ein Sträfling, sagt er. So sind heute viele junge Leute, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Weiß nur nicht, wohin ihr fliegen wollt, ihr jungen Leute. Zur Sonne? Da verbrennt ihr euch aber die Flügel. Der da im grauen Anzug, der sich die Fingernägel bearbeitet, wissen Sie, wer das ist? Der Chef. Ha. Woher wissen Sie denn das? Sieht man doch. Überdimensionaler Schreibtisch, nichts drauf, Sitzecke mit Polstermöbeln. Der Direktor. Früher stand sein Schreibtisch quer in der Ecke. Wegen Ihnen ließ er sein Zimmer umräumen, deshalb sitzt er jetzt mit dem Rücken zum Fenster. Meinen Sie wirklich? Ja. Jetzt dreht er sich um. Oh, Verzeihung, habe ich Sie getreten? Nimmt eine Akte und geht aus dem Zimmer. Ich fürchte, er könnte noch was gegen Sie unternehmen. Ach was? Er könnte den Besitzer des Hauses beeinflussen und Sie müssen hier wieder raus. Na, ob er das schafft? Ist ein mächtiger Mann. Und wenn Sie wenigstens vor diesem Fenster eine Gardine anbringen... Sehe ich Sie auch noch. Oder Milchglas rein. Ich erzähle dann drüben, das sei hier das Toilettenfenster. Wäre alles geklärt, nicht? Und der Kirchturm? Dann habe ich im Wohnzimmer keine Uhr mehr. Wir spendieren Ihnen eine Uhr. Wir möchten uns mal wieder an der Nase krabbeln, ungeniert, nicht? Und dass Sie... Tun Sie das doch einfach. Ach ja. Wenn ich Sie mir jetzt so anschaue. Sie sind ein netter Mensch. Das konnte man ja nicht wissen. Trotzdem, wenn es einen mal irgendwo juckt, dann sieht man wahrscheinlich erst hier hoch, bevor man mit der Handlung beginnt. Das ist eine vertrackte Sache, Ihr Fenster hier. Eigentlich brauchten wir für das gesamte Bürogebäude jetzt Gardinen oder undurchsichtige Glasscheiben. Da würde man aber erstaunt sein, wenn man das fordert oder auch nur begründet. Wir Menschen sind kompliziert geworden. Was? Ich hätte da eine Idee. Ich gebe Ihnen meinen Stundenplan und davon erhält jeder Mitarbeiter Ihres Hauses eine Kopie. Sie haben so oft Gäste in Ihrer Wohnung. Ja, das stimmt. Für Ihr Problem gibt es keine Lösung. Sie müssen in den Gang rausgehen, wenn Sie sich mal jucken wollen. Oder warten, bis es wieder vorbei ist. Für die Büromorale ist es ja gut, dass Sie hier oben hausen. Die Männer können nichts mehr wagen. Ist doch gut. Man könnte es ihnen übel nehmen. Es hat schon Diskussionen gegeben, wie man sie vertreiben könnte. Mit Buttersäure. Sie halten es vor Gestank nicht mehr aus in der Wohnung. Sie sind Gesprächsthema Nummer 1 bei uns. Was machen wir nun? Also, ich für meinen Teil bin ganz zufrieden. Machen Sie, was Sie wollen. Ich kenne Sie jetzt und da ist es gut. Jetzt kann man sich ja auch mal zuwinken. Es war übrigens schon einmal jemand aus Ihrem Hause bei mir. Ach nee. Ja, Ihr Direktor. Wirklich? Er wollte mich einstellen. Das war das Kurzhörspiel Unten die Stadt von Christian Zeiler. Es sprachen Wilfried Grimpe und Utz Richter. Toningenieur war Dietmar Fuchs. Technik Birgit Gall und Monika Wersche. Regieassistenz Gerhard Schulte. Die Regie führte Marianne Tierstappen. Meine Damen und Herren, wir haben noch 10 Minuten Zeit bis zum Beginn der Nachrichten um 22 Uhr. Hören Sie noch bis dahin einen Musiktitel von Chick Corea, Return to Forever. Thank you. Auf NDR 1 senden wir jetzt Nachrichten. 22 Uhr. Washington. Politiker in den Vereinigten Staaten haben sich enttäuscht über die Entscheidung der Bundesrepublik im Fall Hamadeh gezeigt. Das wird aus der amerikanischen Hauptstadt berichtet. Es heißt, in der Regierung gebe es aber Zufriedenheit darüber, dass den Libanesen in der Bundesrepublik die volle Härte des Gesetzes treffen solle. Das Kabinett in Bonn hatte sich heute endgültig gegen eine Auslieferung des mutmaßlichen Terroristen entschieden, um das Leben der im Libanon entführten Cordes und Schmidt zu schützen. Die Regierung traf darüber hinaus eine Reihe anderer weitreichender Beschlüsse. Verabschiedet wurde ein Gesetzentwurf, der vorsieht, bleihaltiges Normalbenzin vom Januar nächsten Jahres an zu verbieten. Auch für die von den Medizinern heftig bekämpfte neue Gebührenordnung für Zahnärzte gab das Kabinett grünes Licht. Ferner war sich die Ministerrunde einig, dass im Fall der 14 von Todesstrafe bedrohten Chilenen noch nicht über eine Einreisegenehmigung in die Bundesrepublik entschieden werden muss. Ein Beschluss soll erst dann getroffen werden, wenn die Todesurteile rechtskräftig und die Fälle eingehend geprüft worden sind. Den Chilenen werden in ihrer Heimat terroristische Gewalttaten vorgeworfen. Berlin. Zum ersten Mal nach dem Bau der Mauer im Jahre 1961 gibt es im Ostteil der Stadt wieder einen Kirchentag. Das DDR-Protestantentreffen wird von der Berlin-Brandenburgischen Kirche ausgerichtet und wurde am Abend mit Gottesdiensten eröffnet. Prominente Gäste werden auch aus der Bundesrepublik erwartet. Der Kirchentag in Ost-Berlin dauert 5 Tage. Es ist der Höhepunkt der kirchlichen Veranstaltung zur 750-Jahr-Feier der Stadt. Von Kritikern des Programms wurde eine Gegenveranstaltung als Kirchentag von unten angekündigt. Die DDR-Behörden warnten Mitglieder der Friedensbewegung, das Protestantentreffen zu missbrauchen. Seoul. Die Amerikaner haben die südkoreanische Führung aufgefordert, den Dialog mit der Opposition fortzusetzen. Präsident Chun Doo-hwan hatte heute einen ersten Schritt getan. Er entließ den Oppositionspolitiker Kim aus dem Hausarrest. Ein Ende der politischen Unruhen in Südkorea ist nach Korrespondentenberichten aber nicht abzusehen. Ein Treffen zwischen dem